Wer dieser vermeintlichen Wahrheit folgt, gehört zu einer auserwählten Gruppe, die den restlichen Menschen intellektuell oder emotional überlegen ist, weil sie etwas verstanden hat, was den anderen noch verborgen bleibt. Fußnote: In Matrix sagt Mentor Morpheus zu Held Neo: Du wurdest wie alle in die Sklaverei hineingeboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du in Wunderland, und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Ende der Fußnote. Der Einstieg in Verschwörungsmythen ist heute nicht nur deutlich niedrigschwelliger, sondern auch popkultureller aufgeladen und reizvoller. Es erscheint spannend, sich auf diese faschistoiden Narrative einzulassen. Wie in einem Computerspiel kann man ein Rätsel lösen. Und bei aller Pseudoskepsis, die von ihren Anhängerinnen verlangt wird, stehen einem die immer gleichen Antagonisten gegenüber. Die liberalen Eliten und das Judentum, Agenten des Wandels und der Entfremdung, denen maximale Boshaftigkeit und eine Neigung zu Kinderblut unterstellt wird. Fußnote: Wenn man die externen Protofaschismen von Trump kombiniert mit einem digitalen Faschismus, in welchem sich die Anhänger selbst rekrutieren, dann kann man vielleicht die Attacke auf das Kapitol erklären. Dazu mehr in Kapitel 8. Ende der Fußnote. Q informiert aus dem angeblichen Deep State, einem imaginierten Staat im Staat heraus, und hinterlässt überall im Internet verschlüsselte Botschaften, darunter beispielsweise auch Donald Trumps Rechtschreibfehler und Twitter-Unfälle wie Korfiff. Dramaturgisch erwarten die QAnon-Anhänger im weiteren Verlauf der Saga zwei große Ereignisse. Zuerst The Storm. Das ist der Moment, wo Trump eben jene kinderbluttrinkende Elite, zu der auch der Papst, Oprah Winfrey oder Obama gehören, auffliegen lassen wird. Und darauf folgt The Great Awakening, also der Augenblick, da endlich auch die bisher Blinden sehen, was eigentlich passiert. In einer Welt, in der man sich selbst als Randfigur wahrnimmt, kann man sich auf diese Weise doch noch zum Helden machen.